Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und das ist wieder mal eine Review eines Podcasts, die ich höre. Das ist so ein Podcast, den ich ständig im Download habe und der heißt 99% Invisible, also zu 99% unsichtbar. Und es ist nicht irgendwie ein Fantasy-Podcast oder so, sondern da geht es um Design, es geht um Architektur und ähnliche andere Dinge. Und also das ist jetzt gerade so ein Podcast, da habe ich jetzt auch angefangen von Folge 1 an, den zu hören. Da waren die Episoden noch deutlich einfacher, kürzer und so weiter, also wirklich von einer Person produziert. Das ist ein Podcast, der inzwischen im Radiotopia-Netzwerk ist, wo es noch eine ganze Reihe anderer total spannender Podcasts gibt, zum Beispiel eben Theory of Everything und viele, viele andere spannende Podcasts. Also da könnte man wahrscheinlich den ganzen Tag nur das hören. Und es ist natürlich ein bisschen absurd manchmal, dass man einen Design-Podcast hat, wo man die Sachen nur hören kann. Manchmal geht es aber auch um Audio-Design. Und oft ist es auch so eine gewisse Challenge, bestimmte Sachen. Es geht also um bekannte Architekten oder auch mir noch unbekannte Architekten. Es geht um das vom Flaggendesign, um Stadtgeografie, um Stadtentwicklung, um interessante soziale Projekte, die in irgendeiner Form sich in Bauvorhaben sozusagen niederschlagen, also spezielle Siedlungen, spezielle Häuser, spezielle Bauweisen und so weiter und so fort. Also die Sachen hier, die jetzt gerade auf dem Videobildschirm sichtbar sind, für die, die nur die oder die die Videoversion hier gucken, sind alles Podcasts, die ich jetzt auch noch nicht so gehört habe. Es gibt hier den einen Podcast, The Nut Behind the Wheel. Ich glaube, da geht's um Sicherheitsgurte und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Ende des Jahres gehen sie immer her. Das ist gerade hier der aktuellste Podcast, die Mini-Stories, also wo sie dann bestimmte Stories kurz aufbereiten, die es nicht zu einer ganzen Folge geschafft haben. Und was die Webseite zusätzlich hat, ist, dass sie zusätzlich noch Artikel zu ähnlichen oder verwandten Themen hat, entsprechend zu den Folgen. Also es ist wirklich unglaublich, was man alles lernen kann. Zum Beispiel, dass es in den USA so Landmarkierungen gibt, die für die Flieger waren, also die in Vorfunkfeuerzeiten die USA überquert haben. Gibt also bestimmte Marker, an denen die sich richten konnten zur Sichtnavigation. Es ist wirklich unglaublich, was man alles lernen kann, worüber man alles lernen kann. Also ein total super Podcast. Inzwischen auch sehr, sehr schön produziert mit Originaltönen, mit zum Teil Archivmaterial. Manchmal machen sie auch den Gastgeber für einen anderen tollen Podcast zu einem ähnlichen Thema, der halt in irgendeinem anderen Podcast lief und sie übernehmen die Folge. Wirklich, wirklich eine tolle Geschichte, tolles Hörerlebnis. Und es ist einer der Podcasts eben, die ich so eingestellt habe, dass jede Folge automatisch runtergeladen wird, wo ich keine Folge verpassen will. Das ist wirklich ein tolles Stück Podcast und Podcast at its finest sozusagen. Und es ist eben voll durchproduziert, also nicht so wie manche dieser Laber-Podcasts, von denen ich jetzt auch einige besprochen habe, also der eine oder andere Star Trek-Podcast oder auch This Week in Google, alles Podcasts, die ich sehr mag, aber die sind halt primär Gespräche und nicht so glatt durchproduziert wie das, und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Also 99% Invisible bei Radiotopia findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, solltet ihr das abonnieren können. Eine ganz, ganz starke Empfehlung von mir. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Däumchen nach oben. Ich freue mich über das Betätigen des Abo-Knopfs bei YouTube. Ich freue mich über Kommentare, entweder unter dem YouTube-Video oder unter dem Blogbeitrag bei ogok.de. Ich freue mich auch, wenn ihr abonniert habt und dann noch das Glöckchen drückt, weil wenn ihr das Glöckchen noch drückt, dann verpasst ihr keins der Videos mehr und keins der Live-Videos mehr. Das war wie immer live, ungeschnitten und frisch vom Screenshare. Euer Oliver Gassner. Bye bye, tschüss und möge der Saft mit euch sein.